A2D. Können Sie es anheben? Prima. Und Ihr rechtes Bein? Merken Sie das? Was meinen Sie, können Sie es anheben? Sehr gut. Vorhin konnte er es noch nicht anheben und er hat es auch nicht gespürt. Der Notarzt hat richtig reingekniffen und er hat überhaupt gar nichts gespürt. Das ist doch ein gutes Zeichen, oder? Wo er jetzt wieder das Bein heben kann, oder? Wenn sich eine Lähmung oder Gefühlsstörung zurückbildet, ist das erst einmal beruhigend. 150 zu 90 und eine 78er Frequenz. Messen Sie nochmal auf der anderen Seite, ob wir eine Seitendifferenz haben. Okay, und Labor nehme ich auch gleich ab. Ja, Frau Müller, wissen Sie noch ungefähr, wann Sie diese Sprechstörungen und Lähmungen bei Ihrem Mann bemerkt haben? Das kann ich Ihnen ganz genau sagen. Das war kurz nach 5. Also vor gut einer Stunde. Ich war im Garten, wir wollten noch in die Stadt. Und er ist nicht runtergekommen, als ich ihn gerufen habe. Und dann habe ich gleich die Notrufnummer gewählt. Ich dachte ja zuerst, er hätte wieder ein Zuckerkoma. Das war die absolut richtige Entscheidung. Benötigt er Insulin? Ja, er spritzt sich schon seit Jahren.